Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden mit Musik aus der Auto- und Motorenstadt Detroit, Michigan. Am Mikrofon ist Michael Frank.